In der Sterbestunde sollten sie lieber verzeihen. Solche Gefühle zu haben, ist eine große Sünde. Katharina Iwanowna war um den Sterbenden bemüht. Sie reichte ihm zu trinken, trocknete den Schweiß und das Blut von seinem Kopf, rückte die Kissen zurecht, und während dieser Arbeit sprach sie mit dem Priester, wobei sie sich jedoch nur selten zu ihm wandte. Jetzt aber stürzte sie sich fast rasend auf ihn. »Ach, Väterchen, das sind doch nur Worte und weiter nichts. Verzeihen, verzeihen. Wenn er nicht überfahren worden wäre, dann wäre er heute betrunken nach Hause gekommen. Er hat nur ein Hemd, ein schmutziges und zerrissenes. Er hätte sich schlafen gelegt. Ich aber hätte bis zum frühen Morgen im Wasser geplanscht, seine Lumpen und die Kinderwäsche gewaschen, hätte sie vor dem Fenster getrocknet und wenn der Morgen graute, hätte ich mich hingesetzt und die Sachen ausgebessert. Sehen Sie, das wäre meine Nachtruhe gewesen. Was soll man da noch von Verzeihen reden? Ich habe ihm auch so verziehen.« Ein hohler, schrecklicher Husten unterbrach sie. Sie hustete, spuckte in ein Taschentuch, presste die eine Hand vor Schmerz auf die Brust und zeigte mit der anderen dem Priester das Taschentuch. Das Taschentuch war voll Blut. Der Priester senkte den Kopf und schwieg. Marmeladow lag in den letzten Zügen. Er wandte aber seine Augen von Katharina Iwanowna, die sich wieder über ihn beugte, nicht mehr ab. Er wollte ihr immer etwas sagen. Er begann auch, bewegte voll Anstrengung die Zunge und sprach die Worte unklar aus. Aber Katharina Iwanowna, die verstanden hatte, dass er sie um Verzeihung bitten wollte, herrschte ihn sofort an. »Schweig, schweig! Ist nicht nötig! Ich weiß, was du sagen willst!« Und der Sterbende verstummte. Aber in diesem Augenblick fiel sein irrender Blick auf die Tür und er erblickte Sonja. Vorher hatte er sie nicht bemerkt. Sie stand im Schatten in der Ecke. »Wer ist das? Wer ist das?« sagte er plötzlich mit heiserer, erstickender Stimme, ganz aufgeregt, und zeigte voll Schrecken mit den Augen auf die Tür, wo seine Tochter stand, und versuchte sich zu erheben. »Bleib liegen!« rief Katharina Iwanowna. Ihm war es mit gewaltsamer Anstrengung gelungen, sich auf den Arm zu stützen. Er sah wild und unbeweglich eine Weile die Tochter an, als ob er sie nicht erkenne. Er hatte sie auch noch nie in diesem Aufzug gesehen. Plötzlich erkannte er sie. Die Gedemütigte, völlig Niedergeschlagene, Geputzte und sich Schämende, die demütig wartete, bis sie an die Reihe kam, vom sterbenden Vater Abschied zu nehmen. Ein grenzenloses Leid zeigte sich auf seinem Gesicht.